aus rotem Gold, kalt wie das Eis. Moskau, doch wer dich wirklich kennt, der weiß, ein Feuer brennt in dir so heiß. Das Blut. Moskau, wer deine Seele kennt, der weiß, die Liebe brennt, heiß wie die Glut. Jahre alt, ho, ho, ho, ho, ho. Hey, Moskau, Moskau, Väterchen, dein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr, ha, ha, ha, ha, ha.